Er ist bekannt, jener Rhythmus, der starr und stur nach vorne blickt, als gäbe es kein Gestern. Im Original, bei Maurice Ravel, kommt in Takt 5 eine Melodie zum rhythmisch-triolischen. Zuerst spielt sie bei Ravel die Flöte, später eine Klarinette, irgendwann auch ein Saxophon. Auf den Einsatz der Holzbläser wartet der Hörer in dieser Fassung vergebens. Denn dieser Bolero stammt nicht nur von Ravel allein, sondern auch vom Komponisten Johannes Kreidler, der, schlicht und einfach, die bekannte Melodie ausradierte und konsequenterweise auch den Namen änderte. Ein Minus-Bolero also. Was soll das? Was soll diese Amputation eines Klassikers? In der Mathematik gibt's keinen Mehrwert durch Subtraktionen. In der Kunst ist es schon eher möglich, durch Reduzieren etwas zu gewinnen, einen, wie es so schön heißt, künstlerischen Mehrwert zu erzeugen. Erstaunlich, dass man im originalen Bolero die Melodie kaum noch braucht. So sehr hat sich der Klassiker ins Hirn gebrannt, dass dessen Windungen die Kantilenen frei Haus mitliefert. Darüber hinaus: Eine Komplexitätsreduktion ist immer auch verbunden mit einer Perspektivenschärfung. Kreidler richtet die Aufmerksamkeit ganz auf die Ravelsche Begleitung, die nicht immer unraffiniert ist. Johannes Kreidler spricht in seinem Kommentar zu Minus Bolero von Orchester-Freikörperkultur. Das Stuttgarter Orchester war mit FKK im Konzertraum nicht ganz einverstanden. Es zeigte dem Komponisten die kalte Schulter, weigerte sich erst, das etwa 15-minütige Stück zu spielen und konnte nur durch den Eingriff des Konzertveranstalters besänftigt werden. Johannes Kreidler ist Kritik gewohnt, auch die unschöne Situation, Buß zu hören nach den Aufführungen. Doch der Eloquente weiß sich zu wehren. Natürlich gab es dann Leute, die mir vorhielten, hier sei keine kompositorische Arbeit verrichtet worden. Herr Kreidler hat abgeschrieben, hier bediente sich jemand fremder Leistung, was jeder andere Komponist auch tut, auch die, die 100.000 Noten schreiben, nur wird es hier mal transparent. Dafür dürfe es doch nicht etwa auch noch ein Auftragshonorar geben. Es gibt eine vulgäre Vorstellung von dem, was kompositorische Arbeit ist. Diese Idee musste ich 5 Jahre mit mir herumtragen. Mit so etwas geht man lange schwanger. Die Zeit musste reif werden. Erst nachdem nun im Musikdiskurs einige Jahre lang der neue Konzeptualismus behandelt wurde, konnte so ein Stück überhaupt verstanden werden. Der neue Konzeptualismus. Was ist das? Das Attribut neu muss jedenfalls sein, denn Konzepte gibt es offenbar schon länger, in bildender Kunst wie in der Musik. John Cage ist für viele eine Adresse, auch Alvin Lucier oder die League of Automatic Music Composers. Die Übertragung von Begrifflichkeiten der bildenden Kunst auf Musik geht offenbar nicht reibungslos vonstatten. Abgesehen von den, Bernd Künzig machte darauf aufmerksam, grundsätzlichen Unterschieden zwischen Konzeptualismus, Konzeptkunst und Konzeptmusik hilft es nicht, dass viele in einem sogenannten Zitatenkartell ihr eigenes Süppchen konzipieren. Johannes Kreidler jedenfalls sieht einen Nachholbedarf der Musik, bezieht sich auf den bildenden Künstler Sir Lewitt und definiert den auch von ihm benutzten Begriff neuer Konzeptualismus so. Zentral ist, dass eine pointierte Idee das Stück determiniert, womit subjektiver Ausdruck zumindest zurückgedrängt wird. Der Komponist schreibt nicht expressiv seismografisch eine detaillierte Partitur, sondern überlässt einem gestalterischen Prinzip seinen eigenen dynamischen Verlauf. Als anschauliche Beispiele für musikalischen Konzeptualismus kann man aus der Pionierzeit der 1960er Jahre Werke wie das Poème Symphonique für 100 Metronome von George Ligeti oder die Pendulum Music von Steve Reich nennen. Im ersten Fall rattern die Metronome einmal gestartet selbstständig bis zur Entspannung der Feder. Im zweiten pendeln die Mikrofone ab der initialen Auslenkung natürlich aus bis zum Ruhepunkt. Die Idee ist eine Maschine, die das Kunstwerk produziert, schreibt Sir Lewitt in seinen Sätzen über Konzeptkunst. Johannes Kreidler sieht nicht nur den bildenden Künstler Sir Lewitt, sondern neben einem partiellen Giorgio Ligeti auch Maurice Ravel als Konzeptkomponisten. Andere wiederum sehen den Zeitgenossen Ravels Erik Satie als Konzeptkünstler. Die fast beliebige Reihung hat Gründe. Denn ein Künstler ohne Konzept, ist das überhaupt möglich? War nicht schon irgendwie, wie der Komponist Chris Newman suggeriert, Ludwig van Beethoven konzeptuell? Oder auch Nikolaus A. Hubers politische Musik in Form eines bloßen Crescendos im 1971 entstandenen Orchesterstück Harakiri? Oder was ist mit der Musik konkret instrumental eines Helmut Lachenmann oder mit der Parallelisierung musikalischer Strukturen mit gesellschaftlichen à la Matthias Spalinger, dem einstigen Lehrer Johannes Kreidlers? Kritik der Institutionen. Nun also neuer Konzeptualismus. Es schwingt vielleicht nicht Neues mit, aber zumindest anderes. Wieder einmal steckt hinter dem Neuen ein Streben nach Emanzipation. Komponisten, in der Regel nicht älter als Mitte 40, setzen nicht unbedingt Noten, wollen aber Zeichen setzen gegen jenes, das schon oft im Visier der Innovateure stand. Wieder geht es gegen Verkrustetes, damit auch gegen Akademismus und Institutionen. Helmut Lachenmann rieb sich unermüdlich am ästhetischen Apparat. Konzeptuell denkende Komponisten wie Brigitta Muntendorf, Nele Hülker, Hannes Seidel, Martin Schüttler oder Maximilian Markoll tun es auch. Hannes Seidel, Komponist und Konzeptionalist, geboren 1977, heute in Frankfurt tätig. Der Apparat ist Teil des Konkreten, wie YouTube auch. Beides ist etwas Fremdes, an dem wir ja auch nicht mitgewirkt haben, aber es ist da, ebenso wie der Rest der Welt. Natürlich entbehrt das Ritual des Konzerts heutzutage nicht einer gewissen Komik, der Applaus, das Verbeugen und so weiter. Dennoch halte ich es für einen relativ pubertären Reflex, den Apparat abschaffen zu wollen. Ihn dagegen so weit umzukrempeln, bis er nicht mehr erkennbar ist, gerne. Den Impuls gegen Institutionen, unter denen Festivals, Konzertrituale, Orchester oder auch neue Musikensembles zu verstehen sind, bestätigen auch andere Stimmen. Björn Gottstein, SWR2-Redakteur für Neue Musik und künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage. Sowohl die Vertreter diesseitigen Komponierens als auch die Verfechter des neuen Konzeptualismus versuchen sich von Sachzwängen des Konzertbetriebs zu befreien und sich vom System Neue Musik so weit loszusagen, dass ihre Werke nicht mehr ohne weiteres mit dem Etablierten und dem Institutionalisierten in Verbindung gebracht werden können. Das wiederum ist eine sehr notwendige und wirklich revolutionäre Entwicklung. Nicht die Begriffe Diesseitigkeit oder neuer Konzeptualismus sind interessant, sondern die mit ihrer Hilfe vollzogene Bewegung. Wohin die Reise geht, ist noch nicht absehbar. Das von Hannes Seidel genannte Umkrempeln des ästhetischen Apparats, des Konzert-, Ensemble- und Orchesterwesens dürfte schwerfallen, ja Illusion sein. Seidel, der einstige Schüler von Nikolaus A. Huber, schreibt trotz seiner Einwände Stücke für Klavier, für renommierte Ensembles neuer Musik, für das Ensemble Modern, für das Klangforum Wien, für das Ensemble Mosaik. Aber er nutzt auch computergestützte Komposition oder elektronische Möglichkeiten. Eine beim Label Vergo erschienene CD heißt Musik für übers Sofa. Gedacht ist sie, wie der Titel sagt, fürs Hören zu Hause. Im Booklet schreibt Michael Rebhahn: Die vom Produzenten festgelegte Abfolge der Tracks und ihre dynamische Balance sind letztlich nichts weiter als unverbindliche Angebote an den Hörer. Tonträger sind damit das Gegenstück zur Live-Situation des Konzerts, in der das Publikum keine andere Wahl hat, als das wahrzunehmen, was unveränderlich und unwiederholbar stattfindet. In der Reproduktion wird das Ritual suspendiert. Thank you. Jetzt. Werde nicht mehr repräsentiert oder reproduziert, sondern gemeint. Statt ein bereits dechiffriertes Reales zu repräsentieren, meine der Neorealismus ein zu dechiffrierendes und stets zweideutiges Reales. Für uns steht noch keineswegs fest, ob sich das Problem überhaupt auf der Ebene des Realen stellt. Haben wir es nicht vielmehr mit einer mentalen Ebene und zwei Begriffen des Denkens zu tun? Jetzt. Irgendwo zwischen Fluxus, Dieter Roth, Hörspiel, Luc Ferrari, akustischer Kunst und Digital Turn sind die Stücke der CD Musik für übers Sofa angesiedelt. Neben diesem Strang tritt Hannes Seidel mit multimedialen Arbeiten in Erscheinung und mit experimentellen Erkundungen der Bedingungen eines Musiktheaters. Mit dem Filmemacher Daniel Kötter gestaltet Seidel am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier seit Herbst 2015 ein Projekt namens Ingolf. Vor Ort führen die Künstler Gespräche mit Musikern und Mitarbeitern des Hauses und konstruieren aus den Begegnungen so etwas wie ein utopisch-ideales Musiktheater, das zumindest zeitweise an die Stelle selbstverständlicher, also unhinterfragter Strukturen der Institution treten soll. Neben der Untersuchung von Musikbedingungen beschäftigt Seidel sich intensiv mit Internet, YouTube und audiovisuell digitalen Möglichkeiten. Begegnungen zu schaffen von immer noch sogenannter E-Musik mit Unterhaltungsmusik ist ein beliebtes Verfahren innerhalb des neuen Konzeptualismus. Martin Schüttler sagt, er würde sich lieber mit Helene Fischer beschäftigen als mit bildungsbürgerlich geprägten Institutionen. Hannes Seidel stellt die Pop-Hits der letzten 25 Jahre, unterstützt durch Strukturen einer von Stockhausens elektronischen Studien, dar. Mit klanglich krudem Ergebnis. Spielart des Konzeptionellen, Diesseitigkeit. Warum die Begegnung von Kunstmusik mit seichtestem Pop? Hinter dem lässig angenehmen Alltagsbezug steht jener Ansatz, den Gisela Nauck unter Diesseitigkeit fasste. Komponisten wie Brigitta Muntendorf, Hannes Seidel, Martin Schüttler, aber auch der Belgier Stefan Prinz bemerken eine Isolation neuer Musik. Kritisiert wird die Vorstellung jener stillen Flaschenpost, die einst Theodor W. Adorno ins Spiel brachte. Martin Schüttler, Kompositionsprofessor in Stuttgart. Die neue Musikszene empfinde ich als einen sehr engen, eigenlogischen und abgeschotteten Raum. Nicht zuletzt deshalb spielt sie gesellschaftlich eine derart marginale Rolle, weil sich die verhandelten Themen in den letzten 30, 40 Jahren immer stärker von relevanten Themen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, abgekoppelt haben, während sie in anderen Kunstsparten sehr wohl thematisiert worden sind. Die neue Musikszene als Ziel des Widerstands zu nehmen, wäre demnach viel zu kurz gegriffen. Ich glaube, es kann so etwas wie musikalischen Widerstand geben, der sich aber auf einen viel größeren Maßstab beziehen muss und der nur dann einen diskursiven Beitrag leisten kann, wenn er auf andere Dinge abhebt, als zum Beispiel auf die Frage nach der Strukturpermutation innerhalb eines mikrotonalen Spektralakkords, abgeleitet von einem Klarinettenklang. Musik kann und sollte einen weitreichenderen diskursiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und vielleicht sind wir uns da auch einig, dass jener Beitrag insbesondere durch die Anbindung an die Wirklichkeit, an de facto existierende Vorgänge in der Welt stattfinden kann. Anbindung an Wirklichkeit. Das heißt zum Beispiel Sonifikation, also die Verklanglichung empirischer Wirklichkeit. Johannes Kreitler vertont in seinem Billion-Dollar-Song Charts Music nach dem Börsencrash Verläufe von Börsenkursen, indem er Auf- und Abwärtsbewegungen markiert durch Tonhöhen. Verbreiteter ist ein audiovisuelles Spiel mit YouTube-Schnipseln. Beliebt ist eine Verbindung von Alltag und neuer Musik. In den Videos des amerikanischen Performance- und Multimedia-Künstlers Corey Archangel huschen Katzen über Klavier- und Keyboard-Tasten, während Arnold Schönbergs Klavierstücke Opus 11 in einer eigenartigen Bearbeitung tönen. Hannes Seidel und der Komponist Paul Hübner nutzen einen anderen Klassiker als Referenzpunkt. Im Rahmen des Lucerne Festivals zeigten sie ein Filmchen mit dem Titel The Peter Entertainment. Gesellschaftliche Abgründe werden sichtbar. Hier ein adipöses Opfer amerikanischer Lebensart, dort die Massentierhaltung, hier ein Gefolterter, dort Szenen aus einem Antikriegsfilm oder aus dem Western-Klassiker Spiel mir das Lied vom Tod. Zu all dem klingt Musik von Pierre Boulez, jener Komponist, der fast symbolisch fürs Lucerne-Festival steht. Manch Schweizer Kritiker ärgerte sich über Respektlosigkeit. Problematischer aber ist, jenes Elitäre, das dem Luzern-Festival inklusive Pierre Boulez und neuer Musikszene vorgeworfen wird, fällt auf Hannes Seidel und Paul Hübner zurück. Für wen soll das sein? Nur der versteht doch das Filmchen, dem Boulez ein Begriff ist. Das dürfte weder auf den Tankstellenbesitzer noch den heutigen Zahnarzt zutreffen. Und so dreht man sich munter im noch immer ziemlich kleinen Kreis. Die zitierende Häufung oder Relativierung der Inhalte. Das Zitieren ist keine Ausnahme. Johannes Kreidler zitiert Ravel, sagt, er habe die ganze Musikgeschichte ohnehin schon im Computer und derjenige schreibe schon per se ab, der für Geige komponiert. Jennifer Walsh lässt ein bekanntes, virtuoses Klavierstück im Rahmen eines irischen Klavierwettbewerbs einfach einen Halbton höher spielen. Der Widerpart ist offensichtlich. Traditionelles Komponieren für eine besondere Besetzung, für eine bestimmte Länge, für ein bestimmtes Festival, all das scheint nicht im Sinne des Konzepts. Deutlich machen, offenlegen. Es geht darum, Rahmensetzungen nicht einfach hinzunehmen, sondern sich für jedes Stück neu bewusst zu machen, um sie dann in die Arbeit mit einzubeziehen. Martin Schüttler. Das könnte durchaus etwas sein, das uns verbindet. Dass man nicht ein Stück einfach schreibt, weil es einen Auftrag gibt, eine bestimmte Besetzung vorgegeben wird, und ich dann sämtliche Umstände stillschweigend akzeptiere. Stattdessen gilt es, sich für jedes Stück zu überlegen, wie gehe ich mit den Bedingungen von Musik um, mit der Aufführungssituation, mit den erlernten Fähigkeiten der Instrumentalisten. Mich interessiert etwa viel mehr die konkrete Person als das Instrument. Ich reduziere den Performer nicht auf einen Geiger oder einen Klarinettisten. Natürlich besitzt er die Fähigkeit, ein Instrument besonders gut zu spielen, aber er hat auch andere Eigenschaften. Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann kann ich das nicht ausblenden. Es ist eben nicht primär im Rahmen von Notation gedacht, eine Zeile auf dem Papier, vor der dann Geige steht. Mich interessiert, was kann eine Person auf der Bühne, was kann sie nicht? Ja, das könnte eine Gemeinsamkeit sein, Rahmensetzungen nicht unbedingt zu unterminieren, sie aber zumindest zu reflektieren, Brüche herzustellen, die äußeren Bedingungen in die Arbeit mit einzubeziehen. There is no larger good that escapes from pain. Wieder ein Bezug zu YouTube. Martin Schüttler fand dort ein Video eines übenden Saxophonanfängers. So gut es ging, übertrug er das mühsam Gespielte und gab die Noten einem Profi, der sie nachspielen sollte. There's an element in the book. I'm tracking time. There is no larger good. Es ist eine Dekonstruktion zweiter Ordnung, sagt Schüttler, weil mir bewusst ist, dass hier eine Differenz besteht. Jenes YouTube-Video, das ich als Grundlage benutzt habe, zeigt tatsächlich die Unfähigkeit, das Saxophon zu spielen. Da versuchen sich Anfänger am Instrument. Wenn ich dieses Material aber transkribiere und einem Profi gebe, der über 20 oder 30 Jahre das Saxophon verinnerlicht hat, und ihm die Aufgabe gebe, sich der Spielweise des Anfängers zu nähern, dann entsteht da eine Kluft, ein Widerspruch. Jemand, der über dieses Handwerk verfügt, kann es nicht mehr loswerden. Er kann die Unfähigkeit lediglich simulieren. Und mich hat interessiert, was beim Aufeinandertreffen dieser unterschiedlichen Energien passiert. Damit stellt sich letztlich auch die Frage, was ist eigentlich das Schöne am Beherrschen eines Instruments? Was ist das Interessante daran? Warum nennen wir oft nur dann etwas schön, wenn es beherrscht ist, wenn es kontrolliert ist? Welche Qualität liegt darin, wenn etwas ausfranst, wenn man die Sicherheit aufgibt? Die Hinterfragung des aalglatten Perfektionismus, auch die des routinierten Akademismus, beides ist nicht reizlos, hat aber historische Vorläufer. Einen sehr ähnlichen Ansatz hatte schon Mauricio Kagel in seinem Musiktheater Exotica, wo gestandene Profis außereuropäische und als solche erfundene Instrumente zu spielen haben, denen sie im Lauf ihrer Ausbildung nicht begegneten. Auch zehrt Martin Schüttlers Schöner Leben 7 vom Dilettantendiskurs, den es in Kagels Beethoven-Hommage Ludwig van schon gab, der auch ein Merkmal ist, sowohl der genialen Dilettanten wie jener Fluxusbewegung, die sich das Antiakademische noch kraftvoll erschloss. Eins, zwei. Also wir riskieren es mal. Jetzt spielen wir es mit dem Tempo, mein ja. Tempo. Also. Nicht zu doll. Nee. Ja, aber Sie mussten was geben. Ja, man ja, musste was geben. Also dieser erste Takt braucht nicht, also gut. Der Pausentakt. Noch eine grundsätzlichere Frage stellt sich auch in diesem Schöner Leben 7. Mauricio Kagels Streichquartett-Episode in Ludwig van hatte Witz, indem es auf im Grunde nette Art das Bemühen von Amateuren um eine adäquate Aufführung eines viel zu schweren Stücks zeigte. Zusätzlich eröffnet sich eine weitere Ebene. Kagel monierte eine Art der Beethoven-Interpretation, die standardisiert ist und die so dem Verschleiß eines Klassikers Vorschub leistet. Lieber Schlechtes als eine reibungslose Erfüllung einer musikalischen Dienstleistung. Hier scheinen sich Ludwig van und der neue Konzeptualismus zu treffen. Was Schöner Leben 7 von Kagel unterscheidet, ist die kühle digitale Sterilität. Sie macht das Hören schwer. Ein Hören, das anästhetisch degradiert wird zum Transport einer Idee. Man höre Stefan Prinz und lese Johannes Kreidler. Thank you. Der neue Konzeptualismus sieht sich in der Nähe zur bildenden Kunst, die statt neuer Musik eher dem Pop und dem Punk zugeneigt ist. Und der Pop-Sound war lange in der neuen Musik vernachlässigt und hat darum eine gewisse Frische und ein Wahrheitspotenzial, das auch konzeptualistisch gehoben werden will. Und nicht zuletzt kann damit womöglich auch ein größeres Publikum erreicht werden, was das Internet zusätzlich begünstigt. Der neue Sound, selbst wenn er mitunter nur ein 1980er-Jahres-Sound ist, aber relativ gesehen zum bislang vorherrschenden klassischen Klang der neuen Musik eine Neuheit darstellt, scheint einige Kraft aus eben dieser aufmerksamkeitsökonomischen Differenz zu beziehen. Ebenso der verschwisterte Konzeptualismus, der mit Performance, Video oder Missachtung klanglicher wie struktureller Qualitätsstandards je unmusikalischer, desto besser von sich reden macht. Relativierung des Klanglichen. Ein Merkmal von neuem Konzeptualismus wie auch von Konzeptmusik, so die Publizistin Gisela Nauck, ist die Priorisierung nicht-musikalischer Inhalte. Gisela Nauck ist gewiss nicht die Einzige, die die Entfernung zur einst von Cage so bezeichneten Organisation von Klang feststellt. Der Komponist Harald Münz schreibt, etwas wertender: Könnte es sein, dass neuer Konzeptualismus wie Diesseitigkeit so sehr in die Intermedialität ausweichen, weil sie sich den objektiven Potenzialen und Schwierigkeiten einer genuin akustischen Kunstform nicht mehr stellen wollen. Ich habe nichts gegen Bezüge der Musik zu Bildern, Handlungen und Worten. Nur wird mir durch die Kopplung mit visuellen Kunstformen das empfindliche Hören zu sehr zurückgedrängt. Bloßes Zuhören war noch nie einfach. Pierre Schaeffer hat sich zeitlebens daran abgearbeitet. Wenn nur noch, wie es scheint, unter ferner Liefen Klänge und Rhythmen komponiert werden, verändert das das Bild, ganz grundlegend. Der Musikkritiker ist, freundlich formuliert, als Instanz überfordert. Grundsätzlicher betrifft die Priorisierung nicht musikalischer Inhalte den Festivalleiter. einen Auftrag für ein 20-minütiges Orchesterwerk an jemanden zu vergeben, für den Begriffe wie Instrumentation, Organik, Zeitverläufe zweitrangig bis marginal sind, für den das Klingende nur mehr Verweisfunktion erfüllt, ist ein riskantes Unterfangen. Bei der Diskussion um neuen Konzeptualismus wird eines unterschätzt: die musikalische Zeitgestaltung. Wenn Marcel Duchamp ein Pissoir ausstellt, um damit auf den besonderen rezeptionellen Habitus der künstlerischen Institutionen zu verweisen, dann ist es just der Moment der Begegnung, der der Kunst Kraft gibt. Anders die Musik. Mit Johannes Kreidlers Minus Bolero kann schlecht nach 3 Sekunden oder 3 Minuten Schluss sein. Andererseits, nach ein paar Minuten ist die Absicht klar, das hell konzeptuelle Aufblitzen der Idee verblasst. Die folgenden 10 Minuten des Minus Boleros sind nur mehr lobenswerte Konsequenz oder beweisen, je nach Sichtweise, eine vielbeschworene Radikalität. Von einer Vertiefung der Idee, des Konzepts, kann jedenfalls keine Rede sein. Zerriss des Bandes oder eine andere Baustelle? Die von Gisela Nauck sogenannte Priorisierung nicht musikalischer Inhalte greift tiefer. Sie wirft nicht nur ein neues Licht auf Begriffe wie Handwerk oder Akademismus. Sie wirft auch die Frage auf, was man damit über Bord wirft. Schon Marcel Duchamp, der bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts die Konservatorien attackierte, vertrat einen Anästhetizismus. Damit verbunden auch die Zurückdrängung des ein Werk gestaltenden Künstlers. Beide Motive kehren im neuen Konzeptualismus wieder. Inklusive einer mokanten Ignoranz gegenüber elementaren Bestandteilen von Musik. So sehr ihn Klang interessiert und berührt, im Zweifel immer für die Bedeutung, sagt der Konzeptionalist Maximilian Markoll. Sinnliche Qualitäten eines Tons zählen wenig. Rituelle Vertiefung im Konzert könnte angesichts zerstreuter Lebens- und YouTube-Welten wieder wichtig sein. Dem neuen Konzeptionalismus aber scheint das Konzert nicht mehr als ein abgegriffener, weltfern theologisch-romantischer Rezeptionsmodus. Die Nähe zur Pop-Ästhetik, die Kreidler erwähnt, hat ihr rezeptionelles Pendant. Bei einem audiovisuellen Stück des Belgiers Stefan Prinz hält man bei den Donaueschinger Musiktagen 2015, wie es der Komponist offenbar wünschte, sein Smartphone oder iPad in die Höhe. Ganz so, als handele es sich um ein Rammstein- oder Madonna-Konzert. Es gibt Kritik, berechtigte. Frank Hilberg plädiert für eine Umbenennung der Donaueschinger Musiktage in Donaueschinger Erlebnistage. Die Begleitumstände des Werkes von Stefan Prinz kommentiert Hilberg so: Nun ist das Aufmerksamkeitsprekariat, die Horde der Handy-Tablet-Zombies auch in Donaueschingen angekommen. Mirror Box Extensions von Stefan Prinz wackelt über die Bühne und da passiert es auch schon. Ein paar Reihen weiter vorne hält jemand sein leuchtendes Gerät in die Höhe, zielt auf einen Ausschnitt und schießt in aller Seelenruhe ein Foto. Die Reihen dahinter sind geblendet und sind wohl in Duldungsstarre gefallen, denn an anderen Ecken des Saals spielt sich ja Ähnliches ab. Doch dann wird klar, dass der Wahnsinn hier Methode hat. Denn bald werden Dutzende Tablets hochgereckt, die fotografieren und Bilder zeigen. Und da es auf allen Bildschirmen dieselben Motive sind, erkennt nun auch der altweltliche Hörer, er ist dem Komponisten auf den Leim gegangen. Die Zombies sind Bestandteil des Stücks. Yeah. Ja, man fühlt sich alt, auch wenn man grundsätzliche Fragen stellt. Warum bezieht sich der neue Konzeptualismus ausgerechnet auf die immer noch sogenannte neue Musik? Wo gibt es noch Schnittmengen? Im Begriff Musik? Oder sind es einfach nur die Lehrjahre betreffender Komponisten, die bei manch bekanntem Komponisten studierten? Brigitta Muntendorf in Bremen bei Jungi Pachpan, Hannes Seidel und Martin Schüttler in Essen bei Nikolaus A. Huber, Johannes Kreidler bei Matthias Sparlinger in Freiburg. Helmut Lachenmann dehnte das Band zwischen Interpreten und Institutionen und Werk bis zur Grenze. Zerrissen ist es nicht, wie man sehen kann. Lachenmanns Werke werden gespielt, deutschlandweit, europaweit. Für Hannes Seidel aber kein Grund zur Freude. Ich denke, dass bei Lachenmann ein sehr viel klareres Dafür und Dagegen existiert. Das ist eine Haltung, die mir zwar nicht fremd ist, die aber konkret in der jeweiligen Musik ganz unterschiedlich beantwortet wird, zumal Lachenmann ja ganz andere Auseinandersetzungen geführt hat. Seine Musik ist inzwischen längst selbst Bürgertum geworden. Sie ist repertoirefähig und markiert damit wiederum einen Standard, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Mit guten Gründen wäre das Erschließen erweiterter Spieltechniken zu begrüßen. Hannes Seidel sieht jedoch wenig Positives darin, dass heutige Ensemble und Orchester, wie Seidel sagt, Lachenmann fast so selbstverständlich spielen wie jeden anderen Komponisten der Musikgeschichte. Maximilian Markoll, der sich weitestgehend der Computerkomposition widmet, sieht offenbar wenig qualitative Differenzen zwischen Helmut Lachenmann und einem Material, das, so Markoll, wir als Material genauso vorfinden wie Videos aus dem Internet, Clubmusik oder das Hämmern der Nachbarn. Der nivellierende Zugriff und die Relativierung von Inhalten, auch das sind Markenzeichen des neuen Konzeptualismus, dessen sogenannte gehaltsästhetische Wende nicht ohne Fragezeichen vonstatten geht. Helene Fischer bleibt etwas, gerade qualitativ, anderes als ein Streichquartett Beethovens. Eine Waschmaschine ist etwas anderes als eine Klarinette, eine Katze hat nicht viel mit Arnold Schönberg zu tun, es sei denn, man bezöge sich recht oberflächlich auf die rezeptionskonstante Katzenmusik. Wäre in der heutigen, von Quoten dominierten Medienlandschaft nicht gerade das vermeintlich Allgemeinverständliche, also nicht das Konzertritual und die Bedingungen von Musik zu kritisieren? Ist nicht Helmut Lachenmann sogar eher im Recht, wenn er auf ein Konzertritual besteht, das eben andere, konzentriertere Erfahrungen ermöglicht als ein schnelles Klicken durch YouTube? Lachenmann ist auch da dem neuen Konzeptualismus voraus, wo er die bürgerlichen Institutionen ebenso hinterfragt wie sein Instrumentarium. Nichts dergleichen beim Umgang mit YouTube und digitalen Archiven. 99% der Inhalte sind Shitstorm, Populismus, bloßer Müll, der Adornos und Horkheimers Kulturkritik wieder zum Leben erweckt. Am Ende bleiben die Fragen offen. Michael Repan schlägt, wie im anglophonen Raum üblich, eine Unterscheidung von zeitgenössischer Klassik und neuer Musik vor. Die begriffliche Unterscheidung macht Sinn. Anders könnte es nicht sein, dass der neue Konzeptualismus einen ähnlichen Weg geht wie die elektronische Musik, die Soundscape oder die akustische Kunst, dass es also nur eine kurze, touristische Begegnung gibt, um sich danach zu verabschieden? Der neue Konzeptualismus ist eine andere Baustelle als jene neue Musik, die wurzelt in einer besonderen Tradition instrumentaler Komposition plus Konzertformat. Nicht ausgeschlossen, dass die ganze Aufregung am Ende nicht mehr ist als ein bloßes Missverständnis. Ein Missverständnis, das letztlich auch darauf beruht, dass die neue Musik ihrer Bezeichnung wenigstens da gerecht wird, wo sie auf der Suche nach Neuem ist. It will make you cry. It will make you cry. It will make you cry. It will make you cry.